Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Johannesevangelium, Kapitel 6, Vers 63. Es ist der Geist, der lebendig macht. Das Fleisch hat keine Macht. Die Worte aber, die ich euch gesagt habe, sind Geist und Leben. Gott segne dieses Wort. Ewiges Leben. In diesem Bibelvers aus dem Johannesevangelium lernen wir mehr über das ewige Leben und ewiges Leben. Und unser Jesus hilft uns zu verstehen, dass es eben der Geist ist, der uns lebendig macht. Er spricht hier vom Heiligen Geist. Ja, und an dieser Stelle ist es so, dass Jesus viele Wunder auch vollbracht hat. Tatsächlich, ja, die 5000 Menschen sind satt geworden, er ist auf dem Wasser gegangen, er erklärt Menschen, dass er das Brot des Lebens ist. Und an dieser Stelle, viele Menschen wenden sich leider von ihm ab. Und wichtig ist zu verstehen, dass eben sein Anliegen ist, er zeigt immer wieder auf sich selber, unser Jesus, ja, als Brot des Lebens, das ewige Leben. Das Wasser des Lebens. Und leider wenden sich Menschen von ihm ab. Und worauf es ankommt, ist zu verstehen, dass es eben nur durch unseren Jesus Christus und durch den Heiligen Geist ist, den er nach seiner Kreuzigung, Auferstehung und Himmelfahrt dann uns schickt. Ja, da lest ihr im Johannes Evangelium Kapitel 14, 15 und 16. Johannes Kapitel 14, 15 und 16. Könnt ihr viel mehr über den Heiligen Geist, die dritte Person der Dreifaltigkeit, lernen und verstehen, worauf es da ankommt. Und ja, nun ist es das so, dass sich hier Menschen abwenden, obwohl Jesus immer wieder auf sich selber zeigt. Aber eine Ermutigung, geht mal rein, ist, finden wir im Johannesevangelium, Kapitel 4, KKapitel 4, Vers 1 bis 42. Ja, das ist also Johannes Evangelium, Kapitel 4, Vers 1 bis 42. Und das ist, Jesus trifft die Samariterin. Jesus und die Samariterin. Und hier ist jetzt jemand aus dem nicht-jüdischen Kontext, wo Jesus eben reingeht in dieses Gebiet, ja, außerhalb seiner üblichen Tätigkeitsfeld und schaut mal, wie hier das Herz dieser Frau Gott zugewandt ist und wie Jesus ihr Mut macht. Und also es ist eine wirklich erstaunliche Sache. Sie wendet sich nicht Jesus ab, sondern sie wendet sich Jesus zu. Und lest das mal selber durch. Jesus und die Samariterin im Johannes Kapitel 4, Vers 1 bis 42. Und da lernen wir auch mehr, wo Jesus nochmal spricht, auch vom ewigen Leben und vor allem das Wasser des Lebens, ja, also den Heiligen Geist. Und ja, also geht mal selber rein. Jesus hat viele Beispiele und auch Situationen, wo er Menschen hilft, zu ihm zu kommen. Und besonders im Johannesevangelium sind so viele Beispiele da, die uns Mut machen. Ja? Es geht in allen Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und auch Johannes, immer darum, Glaube und Unglaube. Also Leute, die an Jesus Christus glauben und Leute, die an Jesus Christus nicht glauben. Und darauf kommt es an. Das ist immer dieser Kontrast. Wenn ihr die Evangelien durchliest, so könnt ihr das selber sehen. Und darauf kommt es an. Also, dass wir das ewige Leben in und durch und nur durch unseren Jesus Christus haben. Lieber Jesus, wir danken dir hier für dein Wort, für das ewige Leben und dass du uns hinweist, dass die Worte, die du uns sagst, eben Leben, das ewige Leben sind. Und das ist die Bibel, Gottes Wort, was du uns gegeben hast als Geschenk. Und wir danken dir dafür, dass für das, was du uns am Kreuz getan hast für uns, dass wir in und durch dich, in unserem Glauben und nur durch unser Glauben, in und durch dich ewiges Leben haben. Und wir danken dir für diese Wahrheit, besonders hier, wie du das ausgedrückt hast, im Johannesevangelium, und dass du uns hilfst, in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen. Tagtäglich im Wort, in der Bibel, im Gebet und in vielen anderen Weisen. Aber das sind die Hauptsache. Hauptsache ist, dass wir im Wort bleiben und so am ewigen Leben teilnehmen können. Jetzt schon, im Hier und Jetzt. Und danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.